Erster Elihu sprach weiter. Zweiter, warte kurz, ich will dich lehren. Ich habe noch Worte für Gott. Dritter, ich hole mein Wissen von weit her. Ich will meinem Schöpfer Recht geben. Vierter, meine Worte sind wahr. Ich habe viel Wissen. Fünfter, Gott ist sehr mächtig. Er verachtet niemanden. Er hat große Kraft. Sechster, er lässt schlechte Menschen nicht leben. Aber er gibt den Armen Gerechtigkeit. Siebter, er sieht immer auf gute Menschen. Er lässt Könige auf dem Thron sitzen. So sind sie hoch angesehen. Achter, manchmal sind Menschen mit Ketten gefesselt. Sie sind gefangen in ihrem Leid. Neunter, Gott zeigt ihnen ihre Taten und ihre Sünden. Sie waren stolz. Zehnter, er öffnet ihr Ohr für eine Warnung. Er sagt ihnen, sie sollen sich vom Bösen abwenden. Elfter, wenn sie gehorchen, leben sie glücklich. Sie haben gute Jahre. Zwölfter, wenn sie nicht gehorchen, sterben sie. Sie sterben, weil sie blind sind für die Wahrheit. Dreizehnter, böse Menschen sind zornig. Sie schreien nicht, wenn Gott sie fesselt. Vierzehnter, sie sterben jung. Ihr Leben ist wie das von schlechten Männern. Fünfzehnter, Gott rettet den Armen durch ihr Leid. Er öffnet ihr Ohr durch die Not. Sechzehnter, er holt dich aus der Not. Er bringt dich an einen weiten Ort. Dort ist viel Platz und dein Tisch ist reich gedeckt. Siebzehnter, wenn du aber wie ein schlechter Mensch urteilst, dann wird das Gericht dich treffen. Achtzehnter, lass dich nicht vom Zorn zu Spott verführen. Lass dich nicht von viel Geld verführen. Neunzehnter, wird er dir helfen, wenn du schreist? Nur durch Not und große Anstrengung. Zwanzigster, wünsche dir nicht die Nacht. Dann kommen andere Völker an ihre Stelle. 21. Pass auf, tu nichts Böses. Du magst das Böse mehr als das Leid. 22. Gott ist groß in seiner Kraft. Niemand ist so ein Herrscher wie er. 23. Wer hat ihm gesagt, was er tun soll? Wer hat gesagt, du hast falsch gehandelt? 24. Denke daran, dass du seine Taten lobst. Die Menschen singen darüber. 25. Alle Menschen sehen seine Taten gern. Der Mensch sieht es von weitem. 26. Gott ist groß und wir verstehen ihn nicht. Wir können seine Jahre nicht zählen. 27. Er zählt die Wassertropfen. Aus seinem Nebel wird Regen. 28. Die Wolken lassen den Regen fallen. Er tropft auf viele Menschen. 29. Wer kann die Wolken verstehen? Wer versteht den Donner in seinem Zelt? 30. Er breitet sein Licht um sich aus. Er bedeckt den Grund des Meeres. 31. Damit richtet er Völker. Er gibt auch viel Essen. 32. Er bedeckt seine Hände mit Licht. Er sendet es gegen den Feind. 33. Sein Donner kündigt ihn an. Er zeigt seinen Zorn gegen das Unrecht.